Aus Anlass des 99. Geburtstages der anti-japanischen Heldin Kim Jong-suk fragten die russische Internetzeitschrift Rimchichi, der brasilianische Verlag San Paulo Nova Cultura, das nigerianische nationale Kim Il-sungismus Kim Jong-ilismus Studentenkomitee, das afrikanische Komitee für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk und das anti-imperialistische Forum Deutschlands auf ihren Internet-Homepages mit den Fotos von Kim Jong-suk Sonderbeiträgen.